Ihr hört immer noch den Sunday-Service-Empfang in Hamburg beim Freien Sender. Kombinat und auch das Ganze zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Da läuft die Sendung ein paar Tage später. Und die zweite Stunde, hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Aber bevor ich damit anfange, nochmal kurz die Abmoderation von dem Track gerade eben. Hätte ich fast euch unterschlagen. Tosca waren das. Tosca kennt ihr hoffentlich alle. Das ist Richard Dorfmeister und Rupert Huber. Die beiden kommen aus Wien und haben vor kurzem mit Odeon eine schöne Platte veröffentlicht. Und jetzt gibt's dazu Remixe. Tlapa heißt das Ganze. The Odeon Remixes. Da werden halt alle Tracks nochmal durch die Mangel genommen von Leuten wie zum Beispiel Richard Dorfmeister ist dabei, Rodney Hunter und diverse andere. Eben gerade hörten wir den Track Stuttgart im Marlow und Trübi Remix. Oder nee, Refix heißt das Ganze dann in diesem Fall. So, hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Was läuft die kommende Woche in Hamburg? Relativ wenig, weil das Sommerloch ist vorhanden natürlich. Aber trotzdem, einige Konzerte, vor allen Dingen auf Kappnagel im Rahmen des Sommerfestivals, finden statt. Zum Beispiel Dark Star. Die sind zu dritt, kommen aus London, haben vor kurzem mit ihrem neuesten Album News from Nowhere auf sich aufhören lassen. Hier könnt ihr sie hören mit dem Track Time Away. Waren Dark Star mit ihrem Track Time Away. Ihr könnt die Band auf Kampnagel sehen. Am Mittwoch, den 21.08. spielen sie dort im Rahmen des Sommerfestivals. Am gleichen Tag gibt es eher rockigere Sounds in der Fabrik. Zum Beispiel dort das Alkaline Trio zusammen mit The Bronx. The Bronx sollten am gleichen Tag auftreten im Logo, aber da die Band ähnliche Musik macht und wahrscheinlich auch ähnliche Fans, vor die Bühne bekommt, hat man das Ganze zusammengelegt, sinnvollerweise. Wahrscheinlich, weil es auch sonst bei beiden nicht so richtig voll geworden wäre, so aber zu einer großen Party wahrscheinlich wird. Ja, das Alkaline Trio hat auch vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht, die ich nicht vorliegen habe. Deshalb etwas von älterem Album Damnasia, welches vor 2 Jahren rauskam. Hier kommt ihr Track Nose Over Tail. Das Alkaline Trio mit einem etwas ruhigeren Song. Eigentlich machen sie sonst eher Musik aus der Emo-Ecke, das mal so sagen darf. Nose Over Tail, das war ihr Track gerade eben. Und Alkaline Trio zusammen mit The Bronx spielen am Mittwoch, den 21. August in der Fabrik. Am Donnerstag dann ist Lydia Lunch zu Gast auf Kampnagel. Da habe ich kein Klangbeispiel für, leider. Aber dann am Freitag, Emika, die in Berlin lebende Künstlerin, Musikerin, tritt auch auf Kampnagel auf. Das ist dann Freitag, der 23.8. Sie hat ja gerade erst mit DVA eine neue Platte veröffentlicht und Emika hier zu hören mit Searching. I'm not afraid to Searching, ein Track von Amy K. Ihr könnt die Dame live erleben. Und zwar auf Kampnagel. Da spielt sie am Freitag, den 23. August. Den Abschluss dann des Sommerfestivals auf Kampnagel, den bieten die Tindersticks live zu erleben, ist J. Staples und seine Band dort am 25. August. Das ist Sonntag. Und hier kommt er mit This Fire of Autumn. Das waren die Tindersticks. This Fire of Autumn hieß ihr Track. Die Band spielt live am am Sonntag, den 25. August auf Kampnagel im Rahmen des Sommerfestivals. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Viel ist nicht los, zugegebenermaßen. Aber so ein paar spannende Sachen auf jeden Fall dabei, denke ich mal. Kisses sind eine Band, ein Pop-Duo aus L.A. Jesse Kivel und Zinzi Edmondson heißen die beiden und veröffentlichen eine Platte, die heißt Kids in L.A., davon der Track The Hardest Part. To go, I'm taking you out across the city. You believe me, I ain't got nowhere to go. Should I think about the future? Follow me faster every day. And I got this new car for my new life and the nightlife, so don't push me out today. Falling Das war Musik aus Ingolstadt mit der Gruppe Slut, dem nicht nur einen bescheuerten Bandnamen, sondern auch einen komischen Songtitel hier, Next Big Thing. Ich hoffe nicht, dass sie das für sich selbst behaupten, nämlich Slut gibt es auch schon seit fast 20 Jahren und ja, so lange Zeit ruhig um die Boys. Jetzt gibt es mit Alienation eine neue Platte. Aus Schweden kommt die Band Makaverskan, genau, Makaverskan und machen fröhliche Popmusik hier mit dem Track Something More. Musik aus Schweden mit der Band Makaverskan, genauso heißen sie. Something More, ihr Track vom Album, das einfach nur Makaverskan 2 heißt und auch gerade eben erschienen ist. Bei der nächsten Band weiß ich nicht genau, wie man die aussprechen mag. SYPH, vielleicht auch aus Scythe ausgesprochen. Die Band kommt aus Solingen, wurde Ende der 70er Jahre gegründet, waren im Punk-Bereich damals ziemlich angesagt und ja, aus den Mitgliedern gingen dann auch Leute vor oder Bands hervor, wie die Krupps oder auch Propaganda oder auch Mittagspause, alles Bands, die in den 80er Jahren relativ groß, relativ bekannt wurden. Scythe gibt es immer noch oder SYPH, je nachdem, und haben jetzt nach, ich weiß nicht, 6-7 Jahren eine neue Platte veröffentlicht. Das hat ziemlich lange gedauert, weil sich auch die Bandmitglieder wohl ziemlich gestritten haben zwischendurch, fertige Gesangsspuren gelöscht haben und der Graben zwischen beiden ziemlich groß war, wie gekittet wurde, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt X erschienen, das neueste Album dieser Band, und hier der Track Elvis in Hamburg. Musik eine Friedensmaschine gekauft aus einem Laden in Fantasie. Der erste Einsatz gleich nebenan bei meinem Nachbarn Stachelwehrmann. Tür zu, Bell mit dem Hund. Rauchen im Flur ist ungesund. Tür zu. Streichel die Seiten, die Wände im Flur. Brüllende Stille rasiert die Frisur. Ganz unten wohnt Elvis und singt uns was vor. Aus allen Türen schallt es im Chor. Ein altes Lied, ein Evergreen. Wer möchte hier als Erster ausziehen? Wer möchte hier als Erster ausziehen? Lederstiefel, schwarze Jeans, Gärten voller Evergreens. Hinter Fenstern selbst vergessen, immer noch die gleichen Fressen. Schade, schade, hier stimmt doch was nicht. Thank you. Der Sunday Service hier, eure Sendung eures Vertrauens, das gerade eben waren Sunny and the Sunsets vom Album Antenna to the Afterworld, das kurze, quicklebendige Stück Death Scene, auch wenn es im Titel vielleicht ein bisschen anders zugeht, nicht gerade lebendig. Robert Pollard, großartiger Musiker aus Dayton, Ohio, Kopf der Band Guided by Voices, veröffentlicht auch regelmäßig immer schön Solo-LPs. Das neueste ist gerade erschienen vor einigen Tagen. Honey Locust Honky Tonk heißt das. Darauf gibt es, wie soll ich sagen, eine ganze Reihe an Tracks. 17 an der Zahl, die mir fast besser gefallen als das letzte Album von Guided by Voices. Vor allem mit richtig schmissigen Nummern wie diese hier. She Hides in Black, Guided by, nicht Guided by Voices, Robert Pollard ist hier zu hören. She Hides in Black. Das war Robert Pollard. Sein neuestes Album Honey Locust Honky Tonk hat er wie immer selbst aufgenommen, alles selbst eingespielt, außer so ein bisschen Instrumente, die von Todd Tobias, seinen langjährigen Kumpel und Produzenten und Sound Engineer, ein bisschen mitgeholfen hat an dieser Stelle. Guided by Voices, ja, die Band, bei der Robert Pollard den Chefdiktator spielt, vom letzten Album Little English League, auch nochmal hier ein Track von der Band aus Dayton, Ohio, Sir Garlic Breath. Chased in blood, no one bleeds, no one needs. How comes five little girls wrapped in pearls. Four little boys, we know of these. And these shake your fingers and weeds at me till they bleed, till it bleeds. Snaked out, shaked out. Garlic Breatherson, GBV, alias Guided by Voice, die Band Robert Pollard, die Kings des Lo-Fi, ja, Pop, Rock, ja, wahrscheinlich irgendwie eine Mischung aus beidem. Tolle Musik, aber auch nicht für jede Ohren gedacht, schätze ich mal. Man muss schon ein bisschen Fable für solche Sachen haben, die in den 90er Jahren ja ganz, ganz groß waren. Lo-Fi waren mit, weiß ich nicht, vielen, vielen Bands, Sabado, Pavement etc. War das Genre der Stunde. Guided by Voice ist eigentlich so die Vorreiter, nie richtig bekannt geworden und eigentlich immer noch so ein bisschen Underground-Status. Die Band, die auch irgendwie, weiß ich, wahrscheinlich schon locker 25, 30 Platten veröffentlicht hat und immer wieder sich auch mal locker auflöst, neu besetzt und so weiter und so fort. Letzter Track in der ersten Stunde kommt mit einem musikalischen Richtungswechsel daher. Maya Hawthorne, der Soulboy, Retro-Soulboy aus L.A., hat mit Where Does the Door Go eine neue Platte veröffentlicht, an der sich wahrscheinlich viele alte Fans ein bisschen dran aufreiben, weil sie schon so ein bisschen poppiger, ein bisschen R&B-lastiger klingt als seine vorherigen Sachen. Hier kommt Maya Hawthorne mit seinem Track Reach Out Richard.